Da vorne bei den Büschen muss es sein. Ja. Es war schon jemand da. Sieht doch, die Äste sind zerbrochen. Und da ist eine Grube. Sie ist leer. Ja, Vadim. Er hat den Schatz. Da kommt jemand. Hey, Lani, bist du da? Rory, wieso ist er hier? Ist er etwa Java Jim? Dann hat er jetzt den Schatz und... Was habe ich? Da kommt noch jemand. Professor Shai. Gott sei Dank. Ich dachte schon, euch sei etwas passiert. Ist es... Du meine Güte. Hier also. Hier war der Schatz. Ja, die Grube ist leer. Hat Java Jim den Schatz gestohlen? Anzunehmen. Fragt sich nur, wer Java Jim ist. Ich glaube nämlich, dass er immer in einer Maske aufgetreten ist. Ja, das wäre möglich, aber... Ja, aber wer ist es? Das weiß ich leider auch nicht. Wann sind Sie denn angekommen? Nun, vor wenigen Minuten. Gebt es auf, ihr Narren. Es fängt wieder an zu regnen. Ah, das ist Pech. Sicherlich wird die Polizei den Fall klären. Kommt ins Haus, frühstücken. Na, ich fahre zurück nach Rocky Beach, in mein Institut. Okay, aber vielleicht beantworten Sie mir vorher noch eine Frage. Gern, wenn ich kann. Java Jim ist ein sonderbarer Zeitgenosse. Er gibt sich den Anschein des Ortsfremden, kennt sich aber tatsächlich sehr gut in dieser Gegend aus. Kaum war Bob im Historischen Forschungsinstitut, als Jim auch schon zum Schrottplatz kam. Das stimmt. Java Jim brach bei Mr. Whitmer ein, noch bevor wir da waren. Wieso eigentlich? Tja, aber woher sollte ich das wissen, mein Junge? Weil ich glaube, dass Sie Java Jim sind, Professor. Welch ein Unsinn, nein. Java Jim taucht in der Geisterstadt auf. Kurz darauf waren Sie da. Niemand weiß so gut mit der Geschichte dieser Gegend Bescheid wie Sie. Ja, wenn du meinst... Das geht zu weit, Justus, du Pseudokriminalist. Überhaupt nicht, Rory. Der Professor hat nämlich einen schweren Fehler gemacht. Er hat behauptet, erst vor wenigen Minuten hier angekommen zu sein. Ja, das stimmt auch. Na, dann seht doch mal unter sein Auto. Es hat seit Stunden geregnet. Unter dem Auto aber ist die Straße trocken. Ja. Das beweist, dass das Auto schon seit vielen Stunden hier steht. Oh, verdammt, das ist wahr. Professor Shai alias Java Jim hat die Zeit genutzt, den Schatz zu stehlen. Danach ist er zurückgekommen, um uns zu täuschen. Das könnt ihr mir niemals beweisen. Rory, sieh doch mal im Wagen nach, ob der Schatz drin ist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Rory, halten Sie ihn. Lass mich los, ich werde... Ist mir entwischt. Da ist noch jemand. Das ist der Mann aus dem grünen VW. Er bringt Shai zurück. Guten Morgen. Mein Name ist Stebbins. Ich war Assistent bei diesem sauberen Professor, der mit einer falschen Aussage dafür gesorgt hat, dass ich ins Gefängnis kam. Das wird die Polizei klären, Mr. Stebbins. Zunächst danken wir Ihnen, dass Sie den Professor festgehalten haben. Rory, sehen Sie doch bitte endlich im Wagen nach. Ich bin ja schon dabei, Peter. Mal sehen, ob... Hey! Seht euch das an! Ein Schatz! Gold, Silber, Diamanten! Es gibt ihn also wirklich! Der Schatz! Groß. Wir haben ihn gefunden! Da habe ich euch verdammt Unrecht getan, Justus. Ich gratuliere! Danke, Rory! Und jetzt wartet. Ich renne mal eben rüber zum Haus und telefoniere mit der Polizei. Wir wollen den sauberen Professor in sein neues Zuhause schicken. Ins Gefängnis. Das werdet ihr mir büßen. Ich schwöre euch, das werdet ihr büßen. Irrtum, Java Jim und Professor. Büßen wird nur einer und das sind Sie. Hinter Gittern. Die Polizei kommt schon? Wieso denn das? Dafür habe ich gesorgt. Ich habe den Professor schon eine ganze Zeit beobachtet. Als er heute um Mitternacht losfuhr, habe ich mir gleich gedacht, dass da etwas faul ist. Ich bin ihm gefolgt. Und dann haben Sie die Polizei gerufen? Da noch nicht. Erst als ich sah, dass Shai eine Kiste ins Auto stellte. Das war kurz bevor ihr aus dem Haus kam. Und dann sind Sie ins Haus von Mrs. Gunn gegangen und haben von dort aus telefoniert. Das habe ich getan. Hoffentlich verzeiht ihr mir das. Darauf können Sie sich verlassen, Mr. Stebbins. Nur sagen Sie meiner Mutter nichts. Sonst fällt sie jetzt noch in Ohnmacht. Die drei Fragezeichen.